Und sollte ein Regionalplan gar aufgrund nicht zu behebender inhaltlicher Fehler gerichtlich komplett gekippt werden, muss zunächst ein Neuaufstellungsbeschluss gefasst und dann ein neuer Plan aufgestellt werden. Das ist beispielsweise in Brandenburg passiert. Das hat dazu geführt, dass dort jahrelang 4 von 5 Regionen keinen gültigen Regionalplan hatten. Eine Brandenburger Besonderheit dabei? Bis der neue Plan stand, herrschte Genehmigungsstopp. Und zwar 2 Jahre lang. Ausgerechnet das dünn besiedelte, windreiche Bundesland Brandenburg, das sich perfekt für den Windkraftausbau eignet, fiel damit aus. So etwas können wir uns nicht leisten. Immerhin wurde dieses Moratorium im Dezember 2022 aufgehoben, aber wirksame Regionalpläne mit Vorranggebieten für die Windkraft gab es in Brandenburg bis zum Sommer 2023 immer noch nicht. NIMBY, nicht in meinem Hinterhof. Neben diesen bürokratischen Hürden bremst den Windkraftausbau vor allem die Abstandsregel. Die ist das weitaus größte Problem beim Bau neuer Windkraftanlagen, denn alle Bundesländer können einen Mindestabstand zu Wohngebäuden vorschreiben. In Nordrhein-Westfalen sind das meist 1000 Meter, was sich in dünn bebauten Gegenden einigermaßen gut umsetzen lässt. In Bayern hingegen gilt eine mittlerweile abgeschwächte Regel namens 10H. Das bedeutet, Windräder mussten einen Abstand vom 10-fachen ihrer Höhe zum nächsten Wohngebäude haben. Bei einem Windrad von 200 Metern Höhe bedeutet das einen Mindestabstand von 2 Kilometern. Das hat dazu geführt, dass in Bayern lange so gut wie keine Windräder mehr gebaut wurden, weil auch in dünn besiedelten Gegenden fast immer irgendwo ein Bauernhof steht, der in diesen Radius fällt. Die 10H-Regel war damit vor allem ein effektives Mittel, um den Ausbau der Windkraft vor der eigenen Tür zu verhindern. Wir brauchen 2% der Landesfläche für Windkraft. Mit den diversen Mindestabständen in den Bundesländern ist das nicht zu machen. Schaut man sich die Planungen der meisten Bundesländer an, so drängt sich der Eindruck auf, hier ging es bisher nicht darum, Flächen für die Windkraft freizumachen, sondern im Gegenteil, möglichst viele Hürden aufzustellen. Was zunächst irrational klingt. Wir brauchen schließlich schnell sehr viel Ökostrom, lässt sich als klassisches Trittbrettfahrerproblem erklären. Ja, wir brauchen viel mehr Windräder, die günstigen Strom produzieren. Das ist den meisten Menschen klar. Aber das ist ein bundesweites Ziel. Wir brauchen deutschlandweit und insgesamt tausende Windräder. Das heißt jedoch nicht zugleich, dass Menschen die dringend benötigten Windkraftanlagen auch in der Nähe ihres Dorfs akzeptieren wollen. Vielmehr gibt es für PolitikerInnen auf Landesebene und in den Gemeinden und Landkreisen starke Anreize, sich lieber nicht mit WindkraftgegnerInnen vor Ort anzulegen und geplante Anlagen stattdessen lieber mit allerlei Tricks zu verhindern. Theoretisch sind zwar die meisten Menschen Team Windkraft, die Anlagen sollen aber doch lieber irgendwo anders stehen und nicht im eigenen Dorf. Das ist klassische NIMBY-Politik, not in my backyard, nicht in meinem Hinterhof. Das kann nicht funktionieren. Wenn alle zwar abstrakt für Windkraft sind, aber gegen Windräder vor Ort, werden kaum noch Anlagen gebaut. Und genau das erleben wir bisher. Durch hohe Mindestabstände zu Häusern und teilweise sogar zu Wäldern versuchen manche Länder, Windräder zu stoppen. Hoffnung durch das Wind-an-Land-Gesetz. Die Länder können solche Hürden errichten, weil es der Bund erlaubt. Über eine Öffnungsklausel in § 249 des Baugesetzbuchs des Bundes. Wir erinnern uns. Eigentlich ist das Bauplanungsrecht Sache des Bundes. Aber die Öffnungsklausel erlaubte bisher den Ländern, Regeln wie beispielsweise das bayerische de facto Verbot für Windkraftanlagen durch die 10H-Regel einzuführen. Schon im Koalitionsvertrag der Ampel war vorgesehen, hieran etwas zu ändern. Doch die FDP lehnte eine Änderung des Baugesetzbuches ab, die Mindestabstände von mehr als 1000 Metern einfach verboten hätte. Stattdessen hat die Ampel nun einen Kompromiss als Gesetz verabschiedet. Die Länder müssen im Schnitt 2% ihrer Landflächen der Windkraft widmen. Tun sie das nicht rechtzeitig, werden die Mindestabstände abgeschafft.